Viele Staaten wurden durch wirtschaftliche und politische Eingriffe der Vereinigten Staaten von Amerika nahezu vollständig von bestimmten Nutzpflanzen abhängig. Dies führte zu einer Ungleichverteilung der Anbauflächen, und Infrastruktur wurde ausschließlich nach den Anforderungen ausländischer, kapitalistischer Unternehmen aufgebaut. Weitere Folgen waren ein ungeheures Wohlstandsgefälle und niedrige Löhne, Umweltzerstörung in den tropischen Wäldern zugunsten der Plantagen und politische Konflikte. Sieht man einmal von den Nutzpflanzen ab, erkennt man den zunehmenden, vom Kapital getriebenen Druck auf die tropischen Landschaften zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert vielleicht am eindringlichsten daran, wie tropisches Holz und tropisches Land selbst zu Objekten eines Raubtierkapitalismus wurden. Mahagonimöbel gehören sowohl in Europa als auch in Nordamerika zum Standardinventar standesgemäßer Wohnungen und historischer Museen. Man schätzt sie wegen ihrer eleganten Verarbeitung und des exotischen, leicht zu bearbeitenden Holzes. Aber zu dem Handel mit diesem Holz aus dem Regenwald, der durch die wachsende europäische und amerikanische Nachfrage nach Luxusgütern und profithungrige Kaufleute zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert angeheizt wurde, gehörte die Ausbeutung versklavter afrikanischer Arbeitskräfte in sogenannten Holzfällerbanden. Außerdem führte sie dazu, dass von der Karibikinsel Kuba bis zur mittelamerikanischen Küste von Honduras riesige Erntefarmen entstanden, die ganze Ökosysteme zusammenbrechen ließen. Zu einer solchen Kommerzialisierung der Wälder kam es wenig später auch auf den Philippinen. Und sie verstärkte sich, als der amerikanische Imperialismus an die Stelle der spanischen Kolonialherrschaft trat und herausfinden wollte, wie viel Reichtum sich aus der Landschaft gewinnen lässt. Von 1898 bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wanderte die Holzfront dank Eisenbahnlinien und Maschinen immer weiter. Unterschiedslos wurde immer minderwertigeres Hartholz gefällt, um die Nachfrage in Japan, China, Amerika und Europa zu befriedigen. Holz war aber nicht nur ein eigenständiges Produkt, sondern man rodete die Wälder auch, um Flächen frei zu machen und einer profitableren Nutzung zuzuführen. In Australien breiteten sich europäische Siedler, zusammen mit der von ihnen betriebenen Schaf- und Rinderzucht, seit dem 19. Jahrhundert in vielen Teilen des Kontinents aus. 2010 war Australien weltweit die drittgrößte Exportnation für Milchprodukte. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden beträchtliche Teile der feuchten Ränder Australiens gerodet, weil die Bauern die zunehmende globale und regionale Nachfrage nach tierischen Produkten, insbesondere in anderen Teilen Australiens und in Europa, befriedigen wollten und dazu die Verbindungen des britischen Kolonialreiches nutzten. Da man annahm, unter den stark bewaldeten Regionen müsse ein fruchtbarer Boden liegen, rodeten Großgrundbesitzer und auch Kleinbauern, die entsprechende Genehmigungen gekauft hatten, in großem Umfang die halbtropischen Eukalyptuswälder und die feuchten Regenwälder von Queensland, darunter insbesondere auch auf den Atherton Tablelands. In Wirklichkeit fanden diese Bauern aber oftmals etwas anderes vor. Nährstoffarmes Weideland, Feuchtgebiete, unvermeidliche Bodenerosion, Schwierigkeiten beim Export der Milchprodukte aus abgelegenen Gegenden und ein prekäres Dasein unter dem Diktat von staatlicher Kontrolle und Weltmarktpreisen.